als Wetter, fallt ihr Fluten auf mich los. Stürme, Stürme, Trübs als Wetter, fallt ihr Fluten auf mich los. Schlag der Unglücksflammen über mich zusammen. Schlag der Unglücksflammen über mich zusammen. Stört die Feinde meine Ruhe. Spricht mir doch, Gott tröstlich zu, ich bin dein Hort und errette, ich bin dein Hort und errette, ich bin dein Hort und errette, ich bin dein Hort und errette.